Herzlich willkommen zur 9. Ausgabe des Wrestling Talks Be Right. Mit mir und mit dem Ben da drüben. Hallo, also ich hoffe, das klappt diesmal mit der Aufnahme. Nein, wenn ich so deute, dann deute ich wieder in die falsche Richtung. Ich muss darüber deuten, da ist der Alex. Genau, ja. Genau. Ich hoffe, du hast heute ein paar coole Themen und Fragen, weil ich hatte einen anstrengenden Bürotag und ich hasse Bürotage und bin dementsprechend mental eigentlich ein bisschen platt. Ja, was machst du denn an so einem Bürotag eigentlich? Gleich die erste Frage, ne? Naja, nee, also jetzt ganz ehrlich, du, für mich bist du Wrestling-Trainer. Das findet in der Halle statt, das ist aktiv, ganz ehrlich. Du hast ja deine Right Stuff Pro Wrestling School. Für mich selber bin ich auch Wrestling-Trainer. du redest das dir so lange ein, bis du selbst glaubst. Ja, nee, halt das Übliche. Du musst halt auch Steuern machen. Ja, Steuern. Okay. Du musst Lastschriften anlegen, du musst Werbung machen, du musst die Webseite updaten, du musst dich um bestehende Schüler kümmern oder vielleicht mal hier ein Match analysieren und Feedback geben, Interviews machen. Ja, also da gibt es ja Haufen Bandbreite, was du da alles. Aber trotzdem vielfältig. Jetzt die letzten paar Wochen habe ich jetzt Terminplanung gemacht für die Termine, für die Wrestling-Schüler. Die manchmal so 3 Wochen hin, weil es eine Jahresplanung ist. Bin jetzt mittlerweile im Februar 2027 angekommen. Wir haben 2025. Ja. Februar 2027. Ja. Okay. Also. Ja, es ist ganz einfach. Die Leute, die schon bestehende Verträge bei mir haben und die dann praktisch neuen Vertrag machen wollen, die wollen sichergehen, dass sie natürlich auch regelmäßige Termine haben, regelmäßiges Training, die schicken mir halt dann den neuen Vertrag schon ein paar Monate vorher, weil wenn sie zu knapp schicken, dann kriegen sie halt keine Termine mehr. Was ist bei dir die Regel? Jahresvertrag oder weil Einzelstunden macht ja eigentlich auch. Ja, wenig, ja, kann man, oder? Na doch, man könnte schon Einzelbookings auch machen. Aber die Sache ist halt, wenn es einen Jahresvertrag macht, kriegst du halt ist umso viel Rabatt. Umso mehr Einheiten, umso mehr Rabatt. Ja, außerdem hast du deine Stunden fix. Also das ist ja so, wenn du jetzt einen Monat vorher kommst und sagst, ich brauche jetzt eine Stunde Training und sowas, ist halt. Dann wird es schwer. Ja. Ja, gerade wenn du jetzt 2027 bist. Würde ich das schon jedem empfehlen, einfach um sicherzugehen, dass man regelmäßiges Training auch hat. Ah, okay. Okay. Alles klar. Dementsprechend folgt auf jeden Fall Alex Wright auf Instagram, folgt Wrestling Infos. Vergesst nicht unseren WhatsApp-Channel, whatsapp.wrestling-infos.de. Und jetzt starten wir auch endlich eigentlich rein in die Folge. Ganz viele Leute haben geschrieben, wir sind zu kurz. Also, ja, dass wir zu wenig machen. Das stimmt nicht. Nicht zu wenig, sondern dass wir einfach längere Folgen machen sollen. Schauen wir mal. Heute wahrscheinlich noch nicht, nächste Woche vielleicht auch noch nicht, aber irgendwann machen wir mal wieder eine Extended-Folge. Beziehungsweise wir könnten noch mal wieder live gehen auf Instagram und so. Genau. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, ne? Ja, müssen wir echt mal schauen, dass wir das auch mal wieder machen. Was mich noch interessiert, wir sind ja deine Charakteristika durchgegangen und wir hatten auch schon, dass du ein Tryout hattest bei WCW und so, aber wie kam es überhaupt zu diesem Tryout? Haben wir das jemals besprochen, wie es zu diesem Tryout kam? Du meinst, das WCW-Tryout? Ja, ja. Naja, das war eigentlich war es Glück, muss man tatsächlich so sagen, irgendwo. Oder Bestimmung, eins von beiden. Oder gibt es Glück. Richtigen Zeit, ja. Also, ich habe ja mein Leben lang schon darauf fokussiert, mich Wrestler zu werden, weil ich in die Fußstapfen von meinem Vater treten wollte. Und für mich stand ja das auch nie zur Debatte, dass ich Wrestler werde. Also, als Kind hatte ich nie das Problem, oder als Jugendlicher zu wissen, was ich machen möchte. Also ich habe gewusst, ich möchte Wrestler werden und ich werde Wrestler. Ja. Und ich habe auch damals schon zu meinen Eltern gesagt, hör zu, irgendwann bin ich in Amerika. Ja. Wirklich? Oh Gott. Ja, haben wir immer gesagt. Wie haben sie reagiert? Ja, die haben es gut gefunden, ist ja klar. Ja. Also für die war das auch so, ja, ist okay, klar, machen. Wir sind eine Wrestler-Familie, ne? Also meine ja, Mutter, ich weiß. Auch schon, aber natürlich war das okay. Und ich habe ja auch, wie gesagt, mich immer darauf vorbereitet. Ich habe ja Leistung schon gemacht. Ich habe Gewichtheben gemacht. Ich habe viele, viele Jahre Amateurinnen gemacht. Auch viele Grüße an Johannes 07. Ja, die Nürnberger Grizzlies, die wirklich einen tollen Job gemacht haben. Also ich habe da auch sehr, sehr viel gelernt. Und alles aber mit dem Ziel, ja, Wrestler zu werden. Natürlich habe ich auch Wrestling trainiert, also mit meinem Vater. Und habe sehr viel auch Krafttraining gemacht. Am Anfang natürlich daheim bei mir im Keller. Und bei mir war es halt echt so, dass ich immer dieses Ziel vor Augen hatte. Und während andere schon in der Disco waren, habe ich erst mein Training durchgezogen und da 2 Stunden und was auch immer. Und dann bin ich in die Disco. Oder wenn ich fortgegangen bin, bis 4 Uhr früh oder was auch immer, ja, dann habe ich halt schon als Jugendlicher schon ausgeschlafen, klar, weil man hat ja auch meistens ein bisschen getrunken, ja, nicht zu viel, klar. Nee. Und, aber dann kam trotzdem wieder das Training. Also es war immer oberste Priorität für mich, mich auf dieses Ziel vorzubereiten. Und dann hatte ich ja mit 16 meinen ersten Profikampf. Na, das habe ich ja damals erzählt, dass ich da der jüngste Wrestler Deutschlands war und einer der jüngsten weltweit. Habe da sehr viele Aufmerksamkeit bekommen, mediale. Also Wo war dieser Profikampf? Der war in Wuppertal, Deutschland. Für die CWA damals. Für die CWA. Und der Kontakt kam wahrscheinlich über deinen Vater zustande. Ja, die kannten mich da. Ich kannte die ja. Ja, gut, du warst ja. Ja, ja, und on the road und natürlich Otto Wanz und was der Chef da war. Und die waren eigentlich schon immer heiß darauf, dass ich auch irgendwann antrete, so als Deutscher. Ne? Weil der Nachwuchs, deutscher Nachwuchs, war da sehr rar zu der Zeit. Und ach echt? Warum? Genau. Ja, hat sich halt nicht so gefunden. Also viel war aus England oder Amerikaner, Japan, ne? Manchmal Mexikaner, aber deutscher Nachwuchs war eher selten. Und für einen Promoter gibt es ja nichts Besseres, als einen Deutschen zu haben. Ne? Und klar, da ich ja halb Deutscher bin, haben sie natürlich auch schon immer gefragt, mein Vater, wann ich endlich so weit bin. Und wie mein Vater ja anscheinend für sich entschieden hat, okay, ich bin soweit, ja, hat er da mir einen Kampf besorgt. Und da habe ich damals. Hast du ihn gedrängt? Nein. Nein? Nein, weil ich habe mich noch nicht bereit gefühlt, ehrlich gesagt. Ach so. Ja, aber er hat gesagt, ich bin bereit. Und old school, ja, wenn der Vater und Trainer sagt, du bist bereit, dann bist du bereit. Ja. Und dann habe ich einen Kampf gegen Colonel Brody gemacht. Und ja, anscheinend hat es geklappt. Und ja, das war halt der erste Kampf. Druck ist natürlich groß, weil mein Vater einen großen Namen in den Sport gehabt hat. Die ganzen Kollegen waren hinter dem Vorhang standen, wollten wissen, was ich drauf habe, ne? Und die Promoter natürlich auch, aber ist gut gelaufen, also sehr gut sogar. Und hab dann auch gleich einen Jahresvertrag bekommen, das darauffolgende Jahr. Bei der CWA? Ja. Okay. Genau. Und wie alt warst du da? Nur, dass man mal... 16. 16, okay, alles klar. 16, das heißt theoretisch Jahresvertrag bis 17, bis du 17 bist, okay. Ihr haltet auf und noch wie 17. Ja, ja, ich hab erfolgreich 16 plus 1 gerechnet. Als ich war ja bei der Versicherung, Versicherungskaufmann gelernt, war in der Lehre in der Zeit. Das heißt, ich konnte natürlich nicht so auftreten wie in Shows haben. Ne? Aber es wurde mir halt dazu gesichert, dass wenn ich komme oder ab und zu mal blau gemacht habe. Geht zur Schule und macht eure Ausbildung. Ich bin immer zur Schule gegangen. aber nicht zur Arbeit. Hätte man theoretisch von dem Jahresvertrag leben können? Nee, oder? Naja, in dem Fall nicht, weil ich ja nur, also das war zwar fürs ganze Jahr, aber das waren ja nicht so viele Bookings, weil ja ich doch in der Lehre... Ja, weil du nicht konntest. Ja, aber wenn ich jetzt so viele Bookings hätte, dann hätte ich davon leben können, ja. Ach, Quatsch, echt? Okay. Ja. So, und jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Auf jeden Fall habe ich ja dann auch schon viele Matches gehabt, also Presse- und Radiointerviews gemacht. Und dann sind auch viele TV-Shows gekommen, wie zum Beispiel Pfiff, ja, das ist im ZDF. Das war so eine Jugendsportshow, ne? Da bin ich mit meinem Vater aufgetreten. Also ich war da ziemlich präsent. Und dann kam irgendwann Schreinemakers Live auf mich zu, war ja damals richtig große Sache mit der Margarete, der sehr hohe Einschaltquoten gab. Und ja, da wurde ich zum Thema Wrestling eingeladen, als ich 16 war. Und dann wurde ich dann noch einmal eingeladen, weil beim ersten Mal Thema Wrestling und der jüngste deutsche Wrestler. Und beim zweiten Mal wurde ich dann eingeladen, wo auch die WCW, also World Championship Wrestling, hat da gerade eine Deutschland-Tour gehabt. Dann war Sting und Johnny Bad auch bei Schreinemakers auch wieder zum Thema Wrestling eingeladen. Und ich wurde halt eingeladen, einfach meinen Fortschritt in diesem Wrestling-Business nachzuhaken, wie ich mich jetzt entwickelt habe und was ich erreicht habe und so weiter. Und ich habe mich auch sehr gut mit der Margarete verstanden. Ja, also sehr, sehr nette Lady. Schöne Grüße an dich. Und ja, ich habe halt da Johnny Bad und den kennengelernt, auch den Tourmanager und den PR-Manager. Das war damals der Alan Sharp. Und die haben mich dann nach München zu einer WCB-Show eingeladen. Okay, Moment. Also die haben dich aber nur eingeladen als Zuschauer? Nur eingeladen als Zuschauer. Und mein Vater natürlich auch, der war ja auch dabei. Und mein Vater, der alte Hase, hat natürlich gesagt, hey Junge, du weißt nie, was passiert. Nimm dein Wrestling-Gear mit. Ich natürlich, sehr cool. Oldschool, Respekt, ne? Natürlich mache ich das, ohne Murren. Ich wahrscheinlich hätte da nie dran gedacht. Ja. Und dann war es tatsächlich so, dass einer von dem Roster, vom WCW-Roster, war Wrestler verletzt. Und dann kam Ric Flair zu mir, das war damals der Booker in der WCW da. Hat zu mir gesagt, Junge, hast du dein Wrestling-Gear dabei? Wir bräuchten einen Mann. Und ich dann, ja. Und so kam dann mein Tryout eigentlich zustande. Also was? Es war wirklich Schicksal, Glück, wie du es auch immer nennen willst. Das ja, eigentlich war es alles. Es hat alles so sollen sein. Ineinander gefügt. Und dann hatte ich mein erstes Match in München gegen Paul Roma. Mhm. Was ein sehr gutes Match war. Okay. Paul Roma war ja in einem vorherigen Podcast schon mal Thema bei uns. Genau, aber da war es ein sehr gutes Match, weil danach ist der Eric zu mir gekommen, nicht der Eric, sondern der Rick, zu mir gekommen, hat gemeint, wie es ausschaut, ob ich die Tour mit ihnen beenden möchte. Und dann habe ich die letzten Tourtage, also was war 5 Stück, glaube ich, waren es noch, jeden Abend dort gewrestelt. Und dann habe ich noch, da war das dann so, dass ich halt jeden Abend genehm anders gerungen habe und konnte dadurch auch beweisen, dass ich mit jedem arbeiten konnte. Und danach der Tour war es halt so, dass der Rick anscheinend irgendwie das dann Eric auch erzählt hat und der ist dann eingeflogen extra und echt jetzt? Ja, und dann waren sie beide im Hotelzimmer und haben gesagt, okay, wie schaut's aus? Möchtest du einen Vertrag haben? Die wollten quasi testen, dass es kein Zufall war, dass der erste Abend so gut lief und deswegen haben sie mich mitgenommen. Ja, aber richtig cool. Also mega. Ja, und dann habe ich innerhalb von einer Woche habe ich dann entscheiden müssen, ob ich nach Amerika alleine auswandere oder nicht. Ich habe immer auf diese Chance gewartet, aber nur eine Woche Bedenkzeit ist dann schon hart, weil ich hatte ja eigentlich schon, also ich war dann ausgelernt, ne? 18 war ich dann. Also ach so, okay. Da hätte ich für das nächste Jahr hatte ich ja den vollen CWA-Vertrag eigentlich erfüllen müssen, mit allen Bookings. Ich hatte auch schon einen kleinen Mondmann gekauft, ja, habe den voll ausgestattet mit Satellitenanlage und was weiß ich alles, was ich auch ganz schauen konnte. Das Auto, alles hatte ich gehabt. Bin auch schon ein paar Mal dann selber auf Tour gewesen, in Dresden zum Beispiel, ne? Und auch in Wien. Und dann war es aber zum Glück so, dass die Chefs der CBA mir nicht im Wege stehen wollten, weil sie einfach verstanden haben, was das für eine große Chance ist. Und die haben mich dann aus dem Vertrag rausgelassen und haben mir sogar auch ein Empfehlungsschreiben nochmal gegeben. Ach, wegen krass. Einwanderungsbehörden, ne? Braucht man ja dann auch noch. PCD musste ja erklären, warum ich diese Position in der Firma kriegen sollte und kein amerikanischer Wrestler, also ne, vom Jobposition her, ne? Und dann war es natürlich gut, dass ich meine ganzen Medaillen und was ich alles als Jugendlicher und so angesammelt hatte, vorweisen konnte und Erfolge. Und ja, dann bin ich mit 18 da ausgewandert. War übrigens da schon verlobt. Das war auch jetzt dann noch eine Hürde, die nicht so einfach war. Und Hürde wegen der Frau oder wegen den Dingen vor Ort? Nein. Das ist... Also nicht um meine Frau, ich meine, du kennst ja meine Frau. Wir kennen uns schon seit wir 16 und 17 sind. Ja, und wir waren bis über alle Ohren verliebt und da hieß es erstmal Abschied nehmen. Und du weißt ja nicht als junger Mensch, wie so das Leben spielt und das alles. Ja, also du bist ja dann nicht so selbstsicher und hältst die Liebe aus, so eine Long-Distance-Beziehung und das alles. Ja, und ohne WhatsApp und weiß der Henker was, weißt du, das muss man ja, auch dazu sagen. Du hast ja keine Videotelefonie oder nichts gehabt. Eben, das war jetzt nicht so. Das Telefonieren war ja damals auch schweineteuer. Ja. Also du konntest da jetzt nicht eine Stunde lang telefonieren. Nee, da waren halt mal vielleicht 5 Minuten, ja, und dann hast du schon 50 D-Mark vertelefoniert, so ungefähr. Übertrieben, ne? Aber es war schon teuer. Und meine Frau ging ja noch zur Lehre, also dann war das schon mal so eine Ungewissheit. Ne? Also es war nicht einfach. Mit 18 auswandern, innerhalb von einer Woche auch die Familie zurückzulassen, ja, wo ich ja sehr eng bin mit meiner Familie, und verlobt sein, und drüben ist man erst ab 21 volljährig. Also es waren sehr, sehr viele Fragezeichen damals. Aber wann soll man sowas machen? Wenn man jung ist. Da denkt man noch nicht so viel über die Bollen nach und was weiß ich alles. Was ja auch gut ist. Weil wenn du jetzt da alles tot gedacht hättest, wer weiß, ob du es gemacht hättest. Genau. Oder mit diesem selben Elan halt. Also wenn man älter ist, hat man da, glaube ich, mehr Hemmungen. Da wägt man mehr ab. Und deswegen, wenn jemand einen Traum hat, dann verfolgen, wenn es noch einfach ist und das Leben nur zu kompliziert. Wie bist du eigentlich auf deine Lehre gekommen? Also, es heißt ja nicht unbedingt, wenn du Wrestler bist, dass es auch immer gut läuft, die Karriere. Das schon ist der erste Punkt. Ja. Oder ob du auch gesundheitlich die volle Dauer deiner Karriere hast. Ja, und da hat halt mein Vater zu mir gemeint, wozu? Du brauchst ein zweites Standbein, falls dir irgendwas passiert. Und dann war es halt so, ich habe einfach geschaut, wo verdient man ziemlich gut? Und Versicherungskaufmann, die haben da damals schon in der Lehre richtig gutes Geld gezahlt, muss ich schon sagen. Ah, okay. Und ich habe da über meine Oma, die hat mir da geholfen, hat Connections gehabt, und dann bin ich da. Hättest du... Aber habe festgestellt für mich, dass es wirklich tatsächlich nicht mein Beruf ist. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, gerade mit Büro. Außendienst schon. Ja, Büro ist definitiv nicht mein Fall. Ja. Also das hätte ich auch niemals gemacht, auch wenn ich mich verletzt hätte beim Wrestling, dass ich dann ins Büro da gegangen wäre. Ja, außer, was weiß ich, kann nicht laufen oder sowas, aber ne, also Außendienst ist schon besser oder halt irgendwas anderes. Ich habe sehr viel trotz alledem gelernt. Also muss man, auch wenn es jetzt nicht der Highlight in meinem Leben war, ja, dass ich sage, oh, voll geile Zeit, sondern eher, oh Mann, ja. Aber ich muss sagen, so für die Büroarbeiten, die ich mache, für das Organisatorische und diese ganze Sachen, ja, hat mir das schon sehr viel gebracht. Also es war trotzdem eine gute Erfahrung. Ich stell dir mal vor, dass du jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sagen würdest, das wäre dein Highlight deines Lebens gewesen, nach dem, was du alles schon erlebt hast und so weiter. Ja. Das wäre schon die beste Werbung für Versicherungskaufmann gewesen. Also, es ist auf jeden Fall ein seriöser Job, Versicherungskaufmann. Klar. Ja, also wie gesagt, Außendienst könnte ich mir vorstellen, aber Innendienst auf keinen Fall. Das war einfach zu po-trocken. Das muss man mögen oder dafür gemacht sein. Absolut. Also großen Respekt. Zum Glück gibt es ja solche und solche, muss man ja auch sagen. Ne? Ja. Du hast ja auch einen kleinen Bruder. Ja. Der hatte nie Ambitionen, Wrestler zu werden, oder? Ja. Ja, der ist Leistungstänzer gewesen. Bundesliga. Ach, krass. Okay. Ja. Heftig. Was mich, vollkommener Themenwechsel jetzt, aber das hat mich schon lange interessiert. Wie ist das eigentlich mit den Kommentatoren gewesen? Die Leute, die WCW kommentiert haben. Das waren ja, also, keine Ahnung, in wie vielen Ländern WCW ausgestrahlt wurde. Spontan alle, aber dementsprechend, es waren ja sau viele Kommentatoren, oder? Also ja, unter anderem auch Eric Bischoff, ne? Okay, aber ich meine jetzt die verschiedenen Länder. Wie war eure Beziehung zu den Kommentatoren? Also, Also ich glaube nicht, dass man da von einer Beziehung sprechen kann, weil man hat ja die oft gar nicht kennengelernt. Also wenn das jetzt Okay. in Südamerika ausgestrahlt wird, hast du die ja nie kennengelernt oder, ne, also. Ach, du kanntest die dann gar nicht. Ich habe jetzt gedacht, dass das, also. Manche hat man kennengelernt, ne, damals bei der WCW hier, vielleicht in Deutschland, den einen oder anderen. Aber dass man alle kennengelernt hat, auf keinen Fall. Ach so. Ich hab jetzt gedacht, ihr habt da schon so ein bisschen, euch zumindest ein bisschen kennengelernt oder sonst was und so. Es ist ja War ja schwer, einen auch, Überblick zu. das ist ja auch eine ganz andere Zeit gewesen. Heutzutage, da gehst du ans Handy, ja, hast jeden in WhatsApp drinnen, ja, die Kontakt ist gleich da. Du kannst entweder nur Telefonie machen oder auch Video, ja. Das hast du ja damals alles nicht gehabt. Wofür hast du, du hast ja eine, ich habe noch einen PAM-Organizer gehabt, ja. Was ist ein PAM-Organizer? Das war der Vorgänger von einem Smart-Handy. Das war so ein elektronisches, ein kleines, wie ein Tablet eigentlich. Und da hast du halt Termine und was weiß ich alles eingeben können. Und dann hast du noch extra ein Handy gehabt. Ja, Ach Quatsch. aber in dem Handy hast du ja, in dem Nokia, was ich damals gehabt habe, einer der ersten Handys, da hast du ja nichts eingeben können. Da Naja, hast du da war ja nichts. mal Klingeltöne auswählen können, ja. Also, das war nicht so einfach, Kontakt mit Leuten. Das Internet, ey, ich bin früher ins Internet, ja, da hat es ja noch mal Google gegeben. Da hat es keine Suchmaschine so richtig gegeben. Ey, wenn du dich angemeldet hast über die Telefonleitung, dann macht. Ja, gut, das kenne ich ja auch noch, ja. Das Da kennst du auch noch. konntest nicht mehr telefonieren, wenn Ja, genau. du dich eingewählt hast und so Also, weiter. ey, Ja, schon klar. das war einfach damals eine andere Zeit. Ja, voll. Heutzutage mit Instagram und mit dem ganzen Zeug und Facebook, da bist du ja immer up to date, was der eine irgendwo macht am anderen Ende der Welt. Du weißt ja immer, aha, der ist jetzt da, der macht jetzt gerade das. Und wenn ich mit dem schreiben will, dann. Und ruf ihn an. Das ist ganz anders. Okay. Du hattest mal auf einer Deutschlandtour von Ramona Patzelt 4736 hat uns auf YouTube geschrieben. Wie kam damals der Kontakt mit Tom Gerhardt zustande und kanntest du ihn bzw. seine Filme vorher? Als wieder Kontakt zustande gekommen ist, Ramona, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das war Habe ich mir Management. fast gedacht. Ja. Ja, ich denke, damals der Programmchef von, ist es damals Eurosport oder DSF gewesen? Ich glaube, DSF, genau Ich was. denke, DSF war es, ja. Hat da sicherlich was damit zu tun gehabt. Ich kannte Tom Gerhardt. Und ich muss mich echt schlecht fühlen, leider da nicht. Echt Also, jetzt? mal, wie der nach Amerika gekommen ist, wo wir so ein paar so Vignetten gedreht haben und praktisch das alles vorbereitet haben für den Der Kampf. wurde eingeflogen. Ja, der war vorher in, ich glaube, in Chicago. Und da wurden halt so Vignetten gemacht und so. Und ich kannte den nicht. Ich habe nicht mehr gewusst, dass das ein Komiker ist. Mir hat auch vom Management keiner großartig was drüber erzählt. Und nachdem ja da wieder kein Internet ist, konnte ich ja auch Ja. recherchieren. Ich hätte mir gedacht nur, boah, der Typ schaut irgendwie schräg aus. Was haben die da bloß vor? Weil ich bin ja oldschool erzogen und ich war ja immer so mehr mit Ernsthaftigkeit ein Wrestler. Ja? Comedy, tat ich mich immer sehr, sehr schwer. Ja, und ich habe halt gar nicht seinen Status gekannt oder irgendwas. Okay. Na, das Erste, was ich halt mehr oder weniger so zu ihm meine, es läuft alles so, wie ich sag. Ja, das war so ungefähr, ja, weil er war ja in meinem Bereich. Ich bin ja nicht in seinem Bereich, sondern in meinem. Ja, okay. Und habe aber sehr schnell festgestellt, dass er wirklich ein cooler Typ ist, ein sehr netter Typ. Tom, auch viele Grüße an dich, Tom. Und ja, also war echt ein wirklich netter Typ. Und danach habe ich dann halt auch von vielen von meiner Familie und so nachgefragt und die haben gesagt, ja, der ist ein großer Star hier, ne, macht Kinofilme und hat seine eigene Serie und was weiß ich. Und dann bekam ich schon Eindruck, okay, was das für ein Ausmaß, Ein Kaliber halt, ja. Kaliber ist hier in Deutschland, ne? Und was das werden kann. Und von dem Moment an habe ich mich dann auch schon viel, viel sicherer gefühlt, weil ich ungefähr mir vorstellen konnte, in welche Richtung das geht. Und wie man das aufzieht und dass man mit einem Profi zusammenarbeitet, ja. Und ja, und dann kam es halt irgendwann zu dem Auspuffmatch. Hat er also wirklich Unterricht genommen dann? Im Also Goldfahrer. Wrestling? Bitte? Bei meinem Vater. Ach, krass. Ja, hat er Okay. ein bisschen, dass er halt die Sachen, die wir machen, auch überstehen konnte, ne? Weil Fallschule ist ja immer nicht Klar. die, ne? Hattet ihr danach noch Kontakt? Das ist schon so lange her, vielleicht ein bisschen ganz kurz noch, aber es war, wie gesagt, ey, das war Deutschland und ich war in Amerika. Ich war dauernd unterwegs und also Zeit zum Verfolgen hier, das Mediale hatte ich eh nicht. Internet in der Hinsicht gab es jetzt so nicht, wie es heutzutage gibt, aber es ist voll simpel. Könnte ich mir durchaus vorstellen, regelmäßigen Kontakt mit Tom gehalten zu haben, aber das war einfach damals nicht so möglich. Ich lasse mir Weil jetzt. Tom ist nett, sehr, sehr nett und ein cooler Typ und hat ja, erst letztens hatte ich ja für Power Wrestling auch ein Interview gegeben fürs Magazin, da hat er eher vorher auch eins Interview gegeben, dann na, war das so. Ich habe es mir gerade gedacht, eigentlich ist es nicht möglich gewesen, für dich damals irgendwelche, keine Ahnung, Hausmeister Krause-Folgen oder sonst was anzuschauen, außer er hätte dir Videokassetten mitgebracht. Das wäre so die Option gewesen. Aber mehr war nicht möglich. Ja, aber auch das hätte vielleicht gar nicht funktioniert, weil die VHS in Amerika andere Größe hatten als Deutschland. Ah, okay. Ja, Ja, gut. mal. Aber weißt du was? Wir sind am Ende. Das war doch jetzt die Einleitung erstmal. Ja. Nee, für diese Folge sind wir am Ende. Also Leute, alle, die zuschauen, ich würde jetzt definitiv weitermachen, ja. Also ich bin die Natürlich. Gute. Also Ja, wenn sauer ich auf bin dem der Bett. Bad Cop. Ja, seid sauer auf mich. Ist vollkommen okay. Ben. Bad Ben. Ja, ist okay. Gimmickname. Mein Gimmick steht. Alles klar. Big Bad Ben. Alles klar. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen, reinhören. Wir sehen uns wieder. Ja, Bis dann. nächste Woche. Ciao. Wünsche euch einen schönen Abend oder morgen oder wann ihr auch das anschaut.